Mach mir noch ein bisschen mehr. Ich höre, sag's. Das war die Fresse, geil. Sag doch, ob es zu leise. Zu leise, ja, ich höre so gut wie gar nicht auf dem Monitor.